dann mit den Sanktionen, das ist ja auch ein viel diskutiertes Thema dieser Tage, auch angesichts des neuerlichen Gaslieferstopps, angeblich wegen technischer Probleme bei Nord Stream 1. In Österreich kamen zuletzt vom ÖVP-Landeshauptmann Stelzer Zweifel an den Sanktionen gegenüber Russland. Er fragte, dienen sie hauptsächlich der Friedenserreichung oder schaden sie uns in der Mehrheit schon selber? Ist das aus Ihrer Sicht eine berechtigte Frage angesichts der in die Höhe schießenden Energiepreise? Ich sehe das überhaupt nicht als Zweifel, sondern das ist völlig legitim, was wir in Brüssel auch möchten, dass man regelmäßig evaluiert, wie funktionieren diese Sanktionen. Wir wollen, und ich habe das ja schon eigentlich seit Februar regelmäßig gesagt, wir wollen Sanktionen, die dort wirken, wo sie wirken sollen, nämlich auf russischer Seite, und die nicht wie ein Boomerang auf uns zurückfahren. Deswegen hat sich zum Beispiel Wien immer... Ja, deswegen hat sich zum Beispiel Wien auch sehr klar von Anfang an gegen Sanktionen im Gasbereich ausgesprochen. Also hier haben wir eine ganz klare rote Linie aufgezeigt. Und wir haben von Anfang an aber auch gewusst, dass das natürlich schmerzhaft ist. Russland ist ein wichtiger Handelspartner für uns. Wir sind als Europa noch viel wichtiger für Russland als sie für uns. Aber gerade auch aus österreichischer Sicht ist Russland ein wichtiger Handelspartner und das ein schmerzhafter Prozess ist. Das haben wir auch schon 2014 nach der Annexion der Krim erlebt. Aber es ist so, dass diese Evaluierungen regelmäßig stattfinden und wir müssen jetzt Nervenstärke beweisen. Die Sanktionen wirken. Russland schlittert in den Moment. Russland hat eine weit höhere Inflation als hier. Ganze Branchen der Wirtschaft liegen brach und wir müssen aufpassen, dass wir nicht in unseren völlig legitimen Diskussionsprozess, den wir in Europa haben, allzu sehr reinfallen auf die Propaganda in Russland, die Achselzucken versuchen uns zu erklären. Sie spüren eh nichts und sie merken nichts. Das ist einfach eine Lüge und sie wirken. Wie die Menschen in Österreich dann reagieren werden im Winter in Österreich, wenn es kalt wird und kalt, werden wir dann sehen. Außenminister Alexander Schallenberg war das vom EU-Außenministertreffen in Prag. Danke, dass Sie für uns Zeit gehabt haben. Einen guten Tag. Danke sehr. Wiedersehen. Es ist gleich 18 Minuten nach 7 und wir kommen zur Causa Prima in Österreich, der finanziellen Schieflage der Wien-Energie. Noch immer wird über mögliche Unterstützungen für den Energieversorger verhandelt. Finanzminister Magnus Brunner, ÖVP, hat in der Zeit im Bild 2 die Richtung skizziert. Eva Haslinger berichtet. Den ganzen Tag über war gestern verhandelt worden. Am Abend hieß es... Die Verhandlungen laufen noch. Jetzt gerade sind Expertinnen und Experten noch dabei, Details zu klären. Ich gehe aber davon aus und hoffe natürlich, dass wir in den nächsten Stunden eine Lösung herbeibringen können. So Finanzminister Magnus Brunner, ÖVP, in der Zeit im Bild 2. Konkret geht es um einen Finanzbedarf von kurzfristig 2 Milliarden Euro für Brunner. Es gibt aber Auflagen. Die Bedingung ist natürlich, dass aufgeklärt wird. Was ist passiert genau? Warum ist die Wien Energie in so eine Situation gekommen? Einsichtsrechte spielen natürlich auch eine Rolle. Und andere Aufsichtsrechte und solche Dinge, das ist Dinge durch den Vertrag. Einsichtsrechte heißt, Sie wollen künftig die Geschäftsgebarung der Wien Energie kontrollieren? Ja, auf jeden Fall die Aufklärung. Also die Aufklärung muss transparent erfolgen. Das ist eine der Bedingungen für diese Kreditlinie, die wir hier zur Verfügung stellen werden. Die wiederholten Beteuerungen von Seiten der Wien Energie und der Wiener Stadtregierung, dass nicht spekuliert worden sei, scheint Brunner nicht so ohne weiteres zu glauben. Wir werden das klären. Das ist genau Inhalt des Vertrages auch, dass wir das aufklären werden. Das heißt das vermutlich, dass die Wien Energie die Öffentlichkeit da anliegt? Ich kann es nicht beurteilen, aber wir werden es sehen und es wird aufgeklärt werden. Ich hoffe, dass es nicht so war. Bei anderen Energieversorgern gäbe es derzeit keine Probleme, so Brunner. An einem Schutzschirm in Deutschland bestehe kein Bedarf. Es wurde gerade letzte Woche abgefragt bei den Energieunternehmen, ob ein Bedarf besteht an Unterstützung, ob Liquidität zusätzliche notwendig ist. Das wurde verneint, auch von der Energie verneint. Die Strompreisbremse für die österreichischen Haushalte, die noch diesen Monat präsentiert werden sollte, wird sich wegen der Turbulenzen um die Wien-Energie wohl etwas verzögern. In den kommenden Tagen soll sie aber fertig sein, sagt Brunner. Ich bin jetzt mit Wolfgang Ankengruber verbunden. Er war bis 2020 Verbundgeneraldirektor, ist Thema des Energiemarkts und seit kurzem energiepolitischer Berater von Bundespräsident van der Bellen. Schönen guten Morgen. Guten Morgen. Herr Ankengruber, hat Sie das Ausmaß des Finanzierungsbedarfs der Wien Energie überrascht? Naja, grundsätzlich hat er mich nicht so sehr überrascht. Das ist eine Folgewirkung der Börsenausschläge, die wir jetzt am Markt sehen. Es ist eine logische Konsequenz, die natürlich eintritt, wenn man an der Strombörse in Leipzig Geschäfte tätigt, Termingeschäfte. Und deshalb ist die Höhe vielleicht, kann ich nicht nachvollziehen, worauf sie baut, aber dass es zu solchen Höhen ums Gasforderungen kommt und Sicherheiten, war nicht ganz unüblich. Diese Termingeschäfte, die Sie auch angesprochen haben, sind ja gängig. Dennoch gibt es Energieversorger, die nicht solche Börsengeschäfte machen, sondern die kaufen dann direkt Strom bei einem Handelspartner und sind daher weniger exponiert und weniger betroffen. Hat hier die Wien Energie ganz bewusst ein hohes Risiko genommen? Ja, wir müssen ein bisschen unterscheiden. Es gibt zwei Möglichkeiten, Strom zu kaufen bzw. zu verkaufen. Hier handelt es sich um ein Verkaufsverfahren offensichtlich. Das eine ist das OTC-Geschäft, ein bilaterales Geschäft und über die Strombörse. Große Unternehmungen, und bei Wien Energie handelt es sich um ein großes Energieversorgungsunternehmen, sind aber auch natürlich dazu angehalten, ihre Stromgeschäfte teilweise an der Börse, sprich an der Börse durchzuführen und einen anderen Teil wahrscheinlich über die sogenannten OTC, also die bilateralen Geschäfte durchzuführen. Als Grund für die jetzige finanzielle Schieflage wird ja immer angeführt, dass die Preise so massiv gestiegen sind. Das ist jetzt aber auch keine ganz neue Entwicklung. Hätte Wien Energie schon früher die Notbremse ziehen müssen? Ich glaube, Notbremse, bewusst zu werden, dass der Strommarkt derzeit Ausschläge zeigt, die das vor wenigen Monaten noch keiner erwartet hat. Ich meine, wir sehen, dass gerade in der vorigen Woche der Grund dieser Vorgänge war jener, dass innerhalb eines Tages quasi die Strompreise in den Future-Notierungen um über 60% angestiegen sind. Das heißt, es waren vielleicht auch seitens der Wien Energie unerwartete Ausschläge, die es einen erhöhten Sicherungsbedarf bzw. Überlegungsbedarf nach sich gezogen haben und offensichtlich die Kreditlinien oder die Cash-Möglichkeiten, also die finanziellen Bonitätsmöglichkeiten, dann da nicht ausgereicht haben, deshalb offensichtlich der Hilfung. Aber helfen Sie uns zu verstehen, ist das jetzt eine Entwicklung gewesen, die so tatsächlich nicht vorhersagbar und daher auch nicht managebar war? Oder hat man hier was verschlafen? Hat da das Risikomanagement bei der Wien Energie möglicherweise versagt? Ich glaube, ich gehe davon aus, dass dort auch ein profundes Risikomanagement auch vorhanden ist. Die Frage ist, ob wir einfach einen Vergleich, dass der Strommarkt 1000 Euro die Megawattstunde überschreiten wird, war vor einigen Monaten vollkommen undenkbar. Mittlerweile ist nichts mehr undenkbar. Das heißt, ich bin auch nicht so überzeugt davon, dass das die Spitze war, die was wir gesehen haben. Wir merken es ja auch an den Preisen, die die einzelnen Kunden auch damit realisieren müssen. Hier kommt es zu teilweise wirklich verrückten Entwicklungen, die man einschätzen muss oder einschätzen kann, aber natürlich auch überraschen. Herr Amtengruber, welche Rolle spielt denn da die Politik? Hat auch dieser Fall, die Wien Energie gehört der Stadt Wien, die Bilanzen waren einsehbar, hätte man da früher auf der Ebene noch Dinge klopfen sollen? Ich glaube nicht, dass das ist ein grundsätzliches Versagen auf die Politik hinzuweisen ist. Es ist halt ganz einfach, wir sehen solche Entwicklungen auf den Strommärkten, die noch vor einiger Zeit undenkbar waren. Und hier ist es natürlich notwendig, auch aus Basis dieser Vorkommnisse, dass wir uns auf ganz andere Preissituationen und Ausschläge einstellen müssen und damit also auch die Liquiditätspotenziale entsprechend nachbieten müssen. Ich glaube, das ist ein Ruf an viele, die also hier tätig sind und sagen, es ist jetzt Dinge möglich, die man noch vor einiger Zeit als unmöglich gehalten hat. Müssen sich Kunden grundsätzlich Sorgen machen? Sie zahlen ja doppelt, einerseits den hohen Strompreis, andererseits wieder als Steuerzahler die Staatshilfe. Und wie schaut es mit der Versorgungssicherheit aus? Also ich glaube, grundsätzlich muss man mal trennen. Das hat jetzt mit Versorgungssicherheit, das was eine technische Thematik ist, einmal überhaupt nichts zu tun. Hier geht es um ein finanzielles Prozedere, das dahinter steht. Das sind die Chancen einer Strombörse. Das ist ein Thema, das was für alle gleich gilt, die also hier Hinterlegungspflichten sicherstellend durchzuführen haben. Das ist also eine Modalität, die quasi nichts spezifisches ist, sondern generell am Standort liegt. Der zweite ist das, dass wir heute Preisentwicklungen sehen, was wir noch für einige Zeit schon unmöglich gehalten haben. Die Preiserhöhungen bei den Kunden haben wir jetzt gerade in den letzten Wochen und Monaten auch registrieren müssen. Und ich bin befürchtet, dass also hier das noch nicht das Ende der Decke erreicht wurde. Das heißt, dass wir noch weitere Entwicklungen nach oben sehen, dass den Strompreis und den Niedrigkeit nachgehalten werden. Alles als Konsequenz der Situation, dass hier ein furchtbarer Krieg in der Ukraine ist, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch die Situation ist, dass ein meritorisches System und auf der dritten Seite, dass wir immer noch nicht 100% erneuerbaren Strom in unserem System haben. Der Kenner des Energiemarkts und so Ihre Verbundgeneraldirektor Wolfgang Anzengrober. Vielen Dank für Ihre Einschätzungen. Dankeschön. Dass zu viel in Monitor von Handys, Computern und Fernsehern zu starren nicht angenehm ist, diese Erfahrung kennt wohl jeder. Das künstliche blaue Licht stört den Schlaf und schädigt die Augen. Laut einer aktuellen Studie könnten wir dadurch aber auch rascher altern. Zumindest beim Fruchtfliegen verändert blaues Licht die chemischen Prozesse. Mehr von Raphael Krapscher. Vor künstlichem Licht gibt es kaum ein Entkommen, denn es kommt aus fast allen Bildschirmen und immer mehr Reklamen und Beleuchtungen. Schon in einer früheren Studie hat die US-amerikanische Biologin Jaga Gebutowicz festgestellt, dass sich das Licht negativ auf Zellen auswirkt. Getestet wurde das auch Fruchtfliegen. We tried different wavelengths and found that blue light was harmful and other wavelengths were not. Nachdem sie dem Licht ausgesetzt waren, sind nicht nur viele Fliegen früher gestorben, sie haben auch einige Zellfunktionen verloren. Kurz gesagt, die Tiere sind schneller gealtert. In einem weiteren Experiment mit Fliegen hat das US-amerikanische Zentrum herausgefunden, dass das Licht die Menge einiger körpereigener Stoffe, die unter anderem für den Energiehaushalt wichtig sind, durcheinander bringt. We found that light exposed to blue light have imbalance in metabolites that are important for energy. Fruchtfliegen wurden deswegen für die Untersuchung ausgewählt, weil sie einige zelluläre Mechanismen mit Menschen teilen. Die Erkenntnisse könnten daher zum Teil auch auf Menschen übertragbar sein, wenn auch in weit geringerem Ausmaß als im Experiment, in dem die Fliegen 14 Tage lang konstant starkem künstlichen Licht ausgesetzt waren. That's why we hypothesized that similar but probably more subtle effects could be occurring in human cells. Wie sehr das blaue Licht auch bei Menschen dazu führt, schneller zu altern, müsse erst noch genau untersucht werden, da das Licht von Bildschirmen hauptsächlich auf die ohnehin sensiblen Augen und die Haut trifft. Sei es aber wahrscheinlich, dass es vor allem in diesen Bereichen zuerst für Probleme sorgt. We have lots of periphery sensory neurons in the skin, and this could be effective. It just needs to be studied more. Da die US-amerikanische Biologin die Fliegen sehr stark im Licht ausgesetzt hat, können sie nicht abschätzen, wie viel davon letztendlich zu merkbaren Schäden führt. Daher rät sie generell auf zu viel blaues Licht zu verzichten. It's not my place to say how much is too much. My place is to say, try to avoid blue light just in case. Weniger Zeit am Bildschirm ist laut Gebutowicz die beste Option. Sonst gibt es bei modernen Geräten aber auch oft Blaulichtfilter, die zumindest ein bisschen helfen. Die Salzburger Festspiele gehen heute zu Ende. Nach 172 Aufführungen in 45 Tagen an 17 Spielstätten zieht das Kuratorium eine positive Bilanz. Der Kartenverkauf reicht an das Rekordjahr 2019 heran. Und das, obwohl das Programm des heurigen Sommers keinesfalls als leicht bezeichnet werden kann. Clara Gruber mit einem Resümee. Verkaufte Häuser, eine 96% Platzauslastung, keine Skandale, nur Beifall und Zustimmung von Publikum und Kritikern. Sogar die wagemutige Neuinszenierung von Wolfgang Amadeus Mozarts Zauberflöte, die alles Märchenhafte eingebüßt hat und in einen Kriegsschauplatz verwandelt wurde, rotierte das Publikum. Größtenteils wird auf musikalische Gassenhauer verzichtet. Inhaltlich sind die Produktionen samt besonders schwermütig, tiefgründig und fordernd. Frauenmord in König Blaubart, Kindesmissbrauch in Iphigenia, Mord und Selbstmord in Il Critico und Aida. Programmiert hat Markus Hinterhäuser, der Intendant des Klassikfestivals. Die Entscheidung, den Menschen keine Corona- und Kriegsablenkung zu bieten, wurde ganz bewusst getroffen. Das waren keine leichten Festspiele. Im Vorfeld war es sogar besonders unerfreulich. Aber ich glaube, man muss dann schlussendlich, wie ich das vorab sagen, das ganz gut hinbekommen. Und es ist tatsächlich so, dass einige Stücke durchaus geeignet waren, über heiße Zeit nachzudenken und über das, was im Moment in der Welt passiert. Die Festspiele sind im Idealfall doch so etwas wie erstmal alles Gedanken sein müssen. Es war ein außergewöhnlich guter Festspielsommer, sagt Christina Hammer, die heuer ihren ersten Festspielsommer als Präsidentin absolviert hat. Und er hat gezeigt, welche Bedeutung Oper, Konzert und Theater gerade auch in herausfordernden Zeiten hat. Knapp 240.000 Besucher hat das in diesem Sommer nach Salzburg gezogen. Es sind die Festspielgäste aus Übersee wieder da und auch die Stammgäste aus der Dachregion Österreich, Deutschland und der Schweiz. Und doch hat sich etwas verändert. Statt 10 Vorstellungen kaufen die langgedienten Gäste weniger Karten und das jüngere Publikum füllt die Ränge. Der kaufmännische Leiter Lukas Kreppertz führt das auf die Pandemiejahre zurück. In der Pandemiezeit konnten einige Besuchergruppen gar nicht anreisen. Das heißt, es gab auf einmal freie Kapazitäten. Und entgegen dem Vorurteil, das ja oft besteht, die Festspiele sind sowieso ausverkauft, wurde dort auf einmal Kundengruppen und Besuchergruppen klar, dass es Karten gibt. Und deswegen konnten wir neue Besuchergruppen ansprechen und Besuchergruppen. Endlich hat man eine neue Generation erreicht. Schon muss man sich Sorgen machen, was die Zukunft bringt. Denn Teuerungen bei Strom, Gas und Lohnkosten stehen auch den Salzburger Festspielen ins Haus. Ob das Preisniveau bei den Festspielkarten im nächsten Jahr gehalten werden kann, ist noch unsicher, verrät Finanzchef Lukas Kreppertz. Kultur ist personalintensiv. Wir reden hier ungefähr von 80% des Budgets. Insofern ist extrem relevant, wie werden die Lohnverhandlungen und Gehaltsverhandlungen im Herbst ausgehen. Der Umbau des neuen Festspielhauses wird ab 2024 verschoben. Erstmal wollen die Salzburger Festspiele abwarten, was das neue Jahr bringt. Unnötige Ausgaben vermeiden. Vielleicht ist die Welt in 2 Jahren eine friedlichere. Kurz nach Hauptaktien, ich bin Martin Balder. Michael Gorbatschow ist tot und Gorbatschow ist 91-jährig nach langer, schwerer Krankheit in Moskau gestorben. Er war der letzte Präsident der Sowjetunion, leitete das Ende des Kalten Krieges ein und gilt als Wegbereiter für die Wiedervereinigung Deutschlands. Für seine Politik der demokratischen Reformen und der atomaren Abrüstung wurde er 1990 mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet. In der Ukraine ist ein Team von Experten der Internationalen Atomenergiebehörde auf dem Weg zum Atomkraftwerk Saporischschja. Die Mitarbeiter der IAEA sollen den Zustand des größten Kernkraftwerks in Europa, das derzeit von russischen Truppen kontrolliert wird, überprüfen. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky bezeichnete die Mission als eine der wichtigsten Sicherheitsfragen der Ukraine und der Welt. Russland hat wie angekündigt die Gaslieferungen über die Pipeline Nord Stream 1 eingestellt. Seit 3 Uhr früh fließt kein Gas mehr durch die Pipeline. Moskau begründet das mit einer 3-tägigen Wartungspause. Deutsche Experten sehen nach der jährlichen Überprüfung von Nord Stream 1 im Juli keinen technisch nachvollziehbaren Grund für eine neuerliche Wartung. Das Wetter heute von Westen und Südwesten Wolken, Regen und Gewitter, dabei gebietsweise intensiver Regen. Im Osten und Südosten zum Teil bis zum Abend trocken und auch Sonnenfenster. Die Höchstwerte heute meist 15 bis 23, im Südosten bis 26 Grad. 7.33 Uhr, das nächste Journal gibt zum 8. Bis dahin begleitet sie Bernhard Wellinger. Und mit Bekannten von Antonin Dvorak geht es in Richtung 8 Uhr. Wir wünschen einen angenehmen Tagesbeginn. 101 Nummer 7 von Antonin Dvořák, gespielt hat Moira Lindbergh. Und was wir unter anderem heute in Ö1 spielen, hören Sie jetzt. Velvet Underground and Nico, die Platte der New Yorker Band um John Cale und Lou Reed. Kommerziell zunächst eine Niederlage, künstlerisch aber wegweisend. We put a ship in the water. And it turned out to be a turbo engine set. Just to the water to land or behind it. Wir lieben das Schiff aufs Wasser. Es braucht nur eine Zeit, um zu landen, meinte Lou Reed. Das Radiokolleg begibt sich auf die Spuren der einflussreichsten Platte der Rockgeschichte. Um 9:05 Uhr. Tschaikowski komponierte Anton Arjenski sein zweites Streichquartett, für das er statt der Saxonsgeige ein zweites Cello einsetzt. Dieses außergewöhnliche Werk stellt Stefanie Madertaner in den Mittelpunkt des Anklangs um 10.05 Uhr. Der Zwang, sich gesund zu ernähren, kann auch pseudoreligiöse Züge annehmen. Orthorektiker-Gruppen weisen durchaus Parallelen zu Sekten auf. Ein Bereich ist sicherlich das elitäre Denken, wo es an beiden Vorschriften, aber beispielsweise die absolute Heillehre, die sie auch hier gerade hier haben. Also es gibt die hundertprozentigen Ernährungsvorschriften, dann habe ich auch keine Praxis, unter anderem über gesunde Ernährung als Religionsersatz um 16:05 Uhr. Informationen über und rund um unser Programm finden Sie unter anderem im Internet unter oi1orf.at und in unserem monatlichen Magazin Gehört. 7:39 Uhr, 9 Minuten nach 7:30 Uhr, Musik von Josef Haydn folgt, 4. Satz aus seiner Symphonie Le Matin der Morgen. vierter Satz. Aus der Symphonie Nummer 6, die mit dem Bruno von Josef Haydn mit dem Beinamen Le Martin, der Mörder, gespielt hat das Thun-Künstlerorchester unter Jutta Casado. 7.42 Uhr. Aus im Monat August. Gespielt hat das Ensemble Aura Musicale, dirigiert Malas. Heute ist der 31. August, zeigt das Kalenderblatt, vor 94 Jahren, 1928, im Theater am Schiffbauer Damm in Berlin, die Uraufführung des Theaterstückes Die Drei-Groschen-Oper von Bertolt Brecht mit Musik von Kurt Weinstadt. 1951 bringt die Deutsche Grammophon als erster deutscher Hersteller auch Langspielplatten mit 33 Drittel Umdrehungen pro Minute auf den Markt, das war vor 71 Jahren, und die Uraufführung des Radetzky-Marsches von Johann Strauss fand heute vor 174 Jahren am 31. August 1848 auf dem Wasserglacis in Wien statt. 7.46 Uhr. 328 von Johann Strauss Vater gespielt hat, das Altwiener Strauss-Ensemble unter Ralf Kulin. 7.48 Uhr ist es jetzt, 12 Minuten vor 8. Bekanntes von Felix Mendes und Bartolo Kreutz. Saltarello Presto, vierter Satz aus seiner italienischen mit den Wiener Philharmonikern und der Sir Georg Scholti. dritte Satz aus der Symphonie Nummer 4 in A-Dur, Opus 90 von Felix Mendelssohn Beethoven, auch bekannt. Ich überrasche Sie natürlich heute Ihre Kirchhoff-Kapitel. Und das war der Morgen Österreich, was am 31. August, in der vergangenen Zeit, in der Mich interessiert die Komplexität in der Welt, in ihrer Reden, die vom Kapitalismus bestimmt und durchzogen ist. Mich interessiert es zu erinnern, was erinnert wird, was vergessen wird, wie Geschichte geschrieben wird, wie Geschichte anders geschrieben werden könnte. Mich interessieren vor allem auch, und das kommt in allen Projekten vor, verschiedene Relationen, Kontexte, also viele Dinge, die eigentlich unsichtbar sind, Beziehungen, Machtstrukturen. Mich interessieren auch unterschiedliche Räume, seien das gebaute oder soziale Räume. Adina Kamil, geboren 1987 in Graz, studiert Künstler Studies an der Akademie der Bildenden Künste Wien. Ich habe zuerst in der Akademie schon nachgestellte Service gegangen, das ist für die Kunst studiert und jetzt bin ich dann an der Ukraine in Valencia. Und ich glaube, dass mir das Architekturstudium den Kunstkopf geöffnet hat, die Architektur nicht mehr so gebaut ist, sondern als etwas Zentrum, mein erster Film, der heißt Mensch, Maschine, Ort mit Demokratie Together. Da gehe ich eigentlich aus von einer Geschichte, von einer Protagonistin, die sich für die Fabrik in den 20 Jahren gewünscht, aber stattdessen eine Küchenmaschine bekommt. Ausgehend von dieser Geschichte beginnt die Protagonistin eigentlich, diese beiden Geräte miteinander in Beziehung zu setzen, also Relationen herzustellen zwischen der Küchenmaschine und dem Synthesizer. Und eigentlich ist es genau diese suchende Forschung, dieses Meandern. Diese Person beginnt YouTube-Videos, Tutorials anzuschauen und erkennt verschiedene Gemeinsamkeiten zwischen diesen Geräten. Geht zurück in die Geschichte, zeigt verschiedene Dokumentarfilme miteinander in Beziehung. Und das ist eigentlich mein Arbeiten. Tape Ruja, das ist in Kooperation mit Marie von Untenstein, die jetzt mit Tape. Marie hat die Seite gespielt und ich habe die zweite Seite gespielt. Und wir haben uns im Vorfeld ausgetauscht über verschiedene Käse, die bereits ausgestorben sind. Ruja ist ein Vogel, der auf Neuseeland gelebt hat. Und die Musik ist auch sehr stark von diesen Gedanken und von diesen Zugang beeinflusst. Ich würde sagen, die Musik, die ich einfach in meinem Zukunft mache, produziert hat und dieses Tape, das ist sehr dystopisch, man reist auf die verschiedenen Welten. Es gibt auch ein beiliges Poster bei dem Tape. Eine Seite stammt von Marie Vermeer, die andere von mir. Ich habe eine Art Collage gemacht mit Dortmund und einem Moor. Das ist auch ein Vogel, der ausgestorben ist, weil er hier aus Neuseeland gelebt hat. Eigentlich sieht es auf dieser Collage so aus, als würde dieser Moa hier den Artgenossen treffen, diese Bordtäuschen aus wie dieser Vogel mit langen Hosen. So, die Künstlerin Adina Kamil. Die 76. Sie beim Talentestipendium Publikumsvoting mitmachen und eine von 5 Vereinsgrafiken des Monats gewinnen. Infos unter oe1.org.at. Arendt hat diese Sendung gestaltet. Talenteberge in Kooperation mit dem Innerstädtischen Verrichtungsverein. Mit Helene Seelmann im Studio, guten Morgen am Mittwoch, dem 31. August. Michail Gorbatschow ist tot. Stimmen aus aller Welt würdigen den Wegbereiter für das Ende des Kalten Kriegs. Wie wird in Russland die Nachricht vom Tod des letzten sowjetischen Staatschefs aufgenommen? Dazu meldet sich gleich Paul Krieger aus Moskau. Die Gaspipeline Nord Stream 1 wird wieder abgedreht. Die Argumentation, wonach technische Probleme der Grund seien, glaubt in Deutschland niemand. Noch immer kein Ergebnis bei den Verhandlungen für Staatshilfe für die Wienenergie und ein Jahr verpflichtende Täterberatung bei Gewalt. Wir fragen nach, wie sich das System bewährt. Erster Programmpunkt, der Blick aufs Wetter mit Gunda Schule. Von Westen und Südwesten her heute Wolken, Regen und auch stellenweise Gewitter. Gebietsweise kann es stundenlang und kräftig regnen. Konkret betroffen sind aber Arnsberg, Tirol, Salzburg, Kärnten, der Westen der Steiermark, das südliche Oberösterreich und das Mostviertel. Im nördlichen Oberösterreich kann es hingegen bis in den Nachmittag hinein trocken bleiben und östlich von St. Pölten und Graz sogar bis zum Abend. Hier ergeben sich auch ein paar Sonnenstunden. Hinter der Front zeigt sich im Laufe des Nachmittags im äußersten Westen noch da und dort die Sonne. Mäßiger bis lebhafter Wind aus Nord bis Ost. Die Höchstwerte meist 15 bis 23, ganz im Osten und Südosten bis zu 26 Grad. Morgen frisch und im Südosten den ganzen Tag trüb und regnerisch. Sonst Nebel, Wolken und Sonne. Im Bergland aber auch jederzeit Schauer und anfangs auch von Nachtwolken bis Eisenstadtregen. Michail Gorbatschow ist tot. Er ist am Abend in Moskau nach langer schwerer Krankheit im Alter von 91 Jahren gestorben. Er war der letzte Staatschef der Sowjetunion und des Wegbereiters des Endes des Kalten Kriegs, hat weltweit Bestürzung ausgelöst. Viele internationale Politikerinnen und Politiker würdigen sein Engagement für Freiheit und eine sichere Welt in Beileidskundgebungen, die sie am Abend und in der Nacht vor allem auf Twitter teilen. Verena Sophie Meyer. Er war ein einzigartiger Staatsmann, der den Lauf der Geschichte verändert hat. So beschreibt UNO-Generalsekretär Antonio Guterres den verstorbenen Michail Gorbatschow in einem Statement kurz nach Mitternacht. Er habe mehr als jeder andere für ein friedliches Ende des Kalten Kriegs getan. Dass Gorbatschow die Geschichte verändert hat, dem würden heute wohl auch alle Russinnen und Russen zustimmen. Sein Wirken wird in Russland aber unterschiedlich bewertet. Allein er habe die Sowjetunion zerstört und das Land ins Chaos gestürzt. Andere sind dankbar, dass er ihnen Freiheit geschenkt hat, wie der russische Oppositionspolitiker Grigori Jawlinski heute mitteilt. Im Westen war Gorbatschow für seinen Einsatz für Demokratie und Abrüstung immer hoch angesehen. Und ein Mann mit bemerkenswerten Visionen gewesen, das war die Ex-Präsident Joe Biden. Er habe die Vorstellungskraft besessen, eine andere Zukunft für möglich zu halten und den Mut gehabt, seinen Weg dorthin seine gesamte Karriere zurückzugeben. Der Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wurde wie viele europäische Regierungschefs Gorbatschow maßgebliche Rolle für das Ende des Kalten Krieges und den Fall des Eisernen Vorhangs. Er habe den Weg für ein freies Europa geöffnet. Das gibt auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg hervor. Nun, das ist ein großer Staatsmann gewesen, der etwas hat und hat die Zeichen der Zeit erkannt. Vielleicht auch Unfall wie liegt in gewisser Hinsicht den Weg geebnet. Friedliche Neuordnung unseres Kontinents. Und wir haben das in den letzten 30 Jahren diese Neuordnung genießen können. Den Frieden, die Vereinigung Europas und Europas. Ohne diesen Staatsmann nicht möglich gewesen. Der britische Premier Boris Johnson schafft seine Verwunderung für Gorbatschows Mut. Zu einer Zeit von Putins-Aggression in der Ukraine leider sein innerliches Engagement für die Öffnung der sowjetischen Gesellschaft ein Vorbild für uns alle zu Johnson. Auch Russlands Präsident Wladimir Putin, für den der Zerfall der Sowjetunion eine historische Katastrophe ist, hat sein tiefes Mitgefühl ausgesprochen. Nach einem Kriegsstrauß wird der Gorbatschow von nur heute ein Telegramm schicken. Ich bin jetzt in Moskau mit unserem Korrespondenten Paul Krieger verbunden. Guten Morgen. Guten Morgen. Die Reaktion Putins haben wir schon gehört, aber wie wird denn in Russland ganz allgemein die Nachricht von Kofa-Mitschaftsversuch aufgenommen? Als Staatsfernsehen würdigt Michael Gorbatschow mit ausführlichen Nachrufen. Die Nachricht des hat in Russland eine große Tragweite, auch wenn die Haltung der Russen zu Gorbatschow gespalten ist, vor allem mit dem Beitrag gegen. Das war voriges Jahr rund um seinen 90. Geburtstag spürbar, weil er aus dem Kirchen auf der Straße gesprochen hat, waren da auch irgendwelche zwei Meinungen zu hören. Das hat einen hatte eine Art Zünden, dass er die Not und das Chaos, das die in den 90er Jahren nach dem Verfall der Sowjetunion erlebt hatten, für die anderen ist er ein Reformer, der den Menschen Freiheiten gebracht hat, Meinungsfreiheit, Pressefreiheit, echte Wahl. Ich erwarte mir aber, dass wir in beiden Lagern sozusagen heute und in den nächsten Tagen viel Anteilnahme sehen werden, auch wenn Michael Gorbatschow das Gedächtnis der Nation und Koalitionsfigur bleiben wird. Wie hat man denn die Persönlichkeit Gorbatschows und sein politisches Wirken zuletzt im Angesicht des Ukraine-Kriegs wahrgenommen? Gorbatschow ist in den vergangenen Jahren selten öffentlich aufgetreten, aus gesundheitlichen Gründen. Er war also ständig in ärztlicher Behandlung und hat recht zurückgezogen, gelebt in der Nähe von Moskau. Und er hat sich auch nur selten politisch zu Wort gesetzt in den vergangenen Jahren. Zum Krieg in der Ukraine, die in Russland ja Militäroperation genannt hat, hat sich Gorbatschow nie direkt geäußert. Seine Stiftung hat Ende Februar eine kurze schriftliche Erklärung veröffentlicht, in der Gorbatschow dazu aufruft, einen Atomkrieg zu verhindern und Verhandlungen zu beginnen. Direkter war Gorbatschow noch im Jahr 2011, als Wladimir Putin nach zwei Amtszeiten als Präsident und einer als Premierminister wieder als Präsident kandidierte und zurückkehren wollte. Da hat Gorbatschow Putin zum Rücktritt geraten. Das war einer der wenigen Male, als sichtbar wurde, wie unterkühlt das Verhältnis zwischen Putin und ihm. Die beiden haben sich nur wenige Male persönlich getroffen, auch das ist bemerkenswert, zum ersten Mal im Jahr 2006, also vor 16 Jahren. Trotzdem kann man sagen, dass Gorbatschow sozusagen ein erbitterter Widersacher Putins war. Er hat zum Beispiel im Jahr 2014 die Annexion der Krim durch Russland unterstützt. Er hat gesagt, die Wahrheit bestehe darin, dass man die Krim nicht an Russland losreißen dürfe. Sie haben es vorhin schon angesprochen, Paul Krieger, in Russland wird Gorbatschow von vielen als Totengräber der Sowjetunion geächtet und im Westen gefeiert für seine Friedensbemühungen. Welches Vermächtnis hinterlässt Gorbatschow dem eigenen Land? Er hat versucht, Russland und die damalige Sowjetunion in eine demokratischere, aber immer noch sozialistische Zukunft zu führen. Das ist für gewissen gefeiert. Was bleibt, sind seine Bemühungen zur atomaren Abrüstung. Er hat die ersten Abrüstungsverträge mit den USA beschlossen und dann seinen Weg in den Alltag zu